Die meisten Grade aber beziehen sich auf die jetzt gültige Einteilung in Johannesgrade, Andreasgrade und Kapitelgrade. Die Andreasgrade sind nach den bestimmtesten Nachrichten unserer Akten erst am Ende des 14. Jahrhunderts entstanden und erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts ausgebildet. Die Kapitelgrade aber enthalten den Templerorden und den Inneren Bund. Jeder Grad muss als ein notwendiger Schritt zur Erlangung der verborgenen Kenntnisse unseres Ordens betrachtet werden. Er hat jedes Mal Bezug auf einen Teil derselben, auf eine besondere Periode der Geschichte und einen besonderen Zweig seiner Wirksamkeit. Dennoch machen alle Stufen ein Ganzes aus und ein Freimaurer muss sie sämtlich beschritten haben, bevor er zu höherem Lichte gelangen kann. Wir arbeiten jetzt in 4 Hauptabteilungen und 12 Graden, wovon jedoch nur die 3 ersten Hauptabteilungen und die 9 ersten Grade, öfters aber sehr zu Unrecht die Wissensgrade genannt in den Akten, welche hier zu Gebote stehen, zum Vorschein kommen. Die Wissensgrade können aber mit diesen 9 Graden noch nicht zu Ende sein, denn der 9. Grad heißt ausdrücklich der Gesellengrad des Inneren Bundes, setzt also einen Meistergrad, der noch als Magister Templi kommen muss, voraus, namentlich, da es ausdrücklich heißt, die Magistri Templi verwahrten die höchsten Kenntnisse und von den 9 Fragen der ersten Grade sind bis zum Schluss nur 7 erklärt. Es müssen also noch Wissensakten nach dem 9. Grade vorhanden sein. Griff. Der Griff im ersten Grade bedeutet hauptsächlich die Ladung vor Gott den Herrn und zur höchsten Erkenntnis, dann aber dauernde Freundschaft von Glied zu Glied und ist uralt. Er wird gemacht, wenn 2 Brüder sich die Hand geben, dass der eine mit dem Daumen den ersten Knöchel des Zeigefingers des anderen berührt. Er ist von Salomo eingesetzt, bedeutet Versicherung der gegenseitigen Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens der Freimaurer, welche ewig mithin von Glied zu Glied dauern soll, und ist die einzige Erkennungsart, welche außerhalb der Loge erlaubt ist. Der Johannes-Lehrlingsgriff ist der merkwürdigste. Auch beim Eide im 9. Grad fasst der Meister den Suchenden mit dem Johannes-Lehrlingsgriff, denn wir empfangen die Ladung, die durch den Johannes-Lehrlingsgriff erfolgt, durch die wir beschieden sind vor dem Herrn. Historisch ist der Sankt-Johannes-Lehrlingsgriff der Ritterschlag, durch den man die 9 Gelübde bekräftigt, und war schon der Handgriff der alten Templer. Im 2. Grade, 2 Brüder berühren den ersten Knöchel des Mittelfingers. Im 3. Grade, jeder legt den Daumen der rechten Hand zwischen den Daumen und Zeigefinger des anderen, der 3. und 4. Finger aber werden voneinander abstehend halb gekrümmt über die Handwurzel hingedrückt, der kleine Finger wird gebogen um den mittleren Teil der Hand gehalten. Aber nur in der Loge und nach dem Meisterzeichen und den 5 vorausgegangenen Umständen Fuß gegen Fuß, Knie gegen Knie, Brust gegen Brust, die rechte Hand in der rechten Hand, die linke Hand auf dem Rücken. Historisch bedeutet er das starke Bündnis der nach Moleys Tode übrig gebliebenen Brüder zur Erhaltung des Ordens. 4. Grad. Die Berührung und der Kronengriff geschieht. Beide Brüder strecken die rechte Hand gegeneinander aus, indem sie den Daumen, den mittleren Finger und den kleinen Finger ausbreiten und in einem doppelten Winkel stellen, die übrigen beiden Finger aber niedersenken und in dieser Stellung die Hände einander nähern, um gemeinschaftlich eine Krone auszubilden zum Beweise ihrer Aufnahme und dass sie dabei die Krone des Tempels berührt haben. Diesen Kronengriff macht man bei der Aufnahme als Andreas Mitbruder. Historisch bedeutet er die innige Vereinigung, welche unsere Stifter nach Moleys Tod schlossen. Im 5. Grade sind 3 Berührungen. Die Berührung des Ellenbogens, um das Wort zu fordern. Der Griff fordert überhaupt immer das Wort, wie das Zeichen den Griff verlangt. Die Berührung der Hand, um die Losung zu fordern. Die Berührung mit dem mittelsten Finger außerhalb der Loge. 6. Grad ist ein Erkennungszeichen in der Nacht. 7. Grad. Die Drucke bei den Rückungen bedeuten 13, 14, also das Todesjahr Moleys. In dieser Stellung wird das Wort verlangt. Der Griff bedeutet die Bestätigung unseres näheren Verhältnisses. Achter Grad. Man fasst mit der linken des anderen rechte Achsel, mit der rechten des anderen linke Seite und dazu die Umarmung. Der Gruß wird nur einmal gegeben. Neunter Grad. Zwei Brüder geben zugleich sowohl mit der rechten als mit der linken den Armgriff der Meister im fünften Grade und fallen hiervon mit der rechten Hand zum Handgriff der Meister im dritten Grade. Der Handgriff der Johannesmeister weist auf die kräftige Vereinigung durch das Blut hin. Handschuhe. Wir geben bei der Aufnahme zwei Paar weiße Mannshandschuhe und ein Paar Frauenhandschuhe. Die ersten Mannshandschuhe sind Zeichen der Aufnahme und Bundeszeichen. Die anderen Mannshandschuhe alle Zeit in der Loge zu tragen. Die Frauenhandschuhe geben wir teils zum Zeugnis der Verehrung, teils zum Zeugnis, dass, trotzdem wir jetzt nie mehr Ehelosigkeit geloben, gleichwohl festgesetzt ist, dass Frauen bei uns nicht aufgenommen werden sollen. Sie sind auch Sinnbilder der zweiten Hälfte des Menschen, die durch ihn entstanden ist und die auf nähere Weise nach dieser Zeit mit ihm vereinigt werden soll. Nach jüdischer Überlieferung schuf Jehova die Frau aus der Rippe des Adam, siehe 1. Mose im Vers 21 und 22. Die Frauenhandschuhe bedeuten also die Frau selbst, die durch den Mann entstanden ist und auf nähere Weise nach dieser Zeit mit ihm vereinigt werden soll. Dieses Beispiel deutet an, dass in der Freimaurerei auch die geschlechtliche Vereinigung der Menschen durch Symbole sinnbildlich dargestellt wird. Vergleiche Anthropophytea, Jahrbücher für folkloristische Erhebung und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral, Band 7, 1910, Seite 291. Von erotischen Symbolen in der Freimaurerüberlieferung, eine Anregung von Chorin de Malay. Vergleiche ferner das Werk des amerikanischen Hochgrad-Freimaurers Albert Piquet, Morals and Dogma. Es gibt eine Deutung, die das Mysterium der menschlichen Zeugung als das größte Geheimnis der Freimaurerei bezeichnet. Nach dieser Deutung bedeutet das gleichseitige Dreieck die menschliche Zeugung. Der fünfeckige und der sechseckige Stern bedeuten den Zeugungsakt. Die Säulen Jakin und Boas bedeuten nach dieser Deutung die männlichen und weiblichen Geschlechtsteile. Die Mannshandschuhe bedeuten moralisch Reinheit der Handlungen und Sitten, sie dürfen deshalb nicht schmutzig oder unsauber sein. Der höchste Meister selbst sagt, seid rein, wie ich rein bin. Historisch, die Unschuld unseres unglückseligen Ordens und die Unschuld des Meisters am Untergang des Ordens und Tod des Meisters Molay, dass die im Grade damit bekleideten Hände unschuldig am Meineid seien. JBM. JBM findet sich zuerst in der Nische im Osten im vierten Grade und bedeutet da die Anfangsbuchstaben der drei Worte der drei Johannesgrade, Jakin, Boas, Macbenak. Sobald diese Buchstaben vollständig erscheinen, JBMADNJC oder auch ohne das N, sind sie mit einem Stern oder mit den Zahlen 1314 verbunden und bedeuten dann ein Doppeltes. So zum Beispiel erscheinen sie auf dem großen Kran, dem Winkel oder Galgen an dem Templerkreuz im siebenten Grade.